Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 197 an Schiller. Ich schicke hier einen guten Brief von Meyer. Es ist der zweite, den ich von Florenz erhalte, wo er sich ganz wohl befindet. Ich wünsche nur, dass er sich mit recht breiter Ruhe daselbst festsetzen möge. Auf den Sonnabend schicke ich wohl noch ein paar Dutzend Xenien. Könnten Sie mir nicht, wie Sie beim Almanach vorwärts rucken, das Manuskript erst herüberschicken? Ich habe in den Xenien manche Stellen verändert, auch hier und da noch Überschriften gefunden. Vielleicht wäre etwas davon zu brauchen. Die Abschrift des Romans geht vorwärts, und ich finde noch mancherlei darin zu tun. Ich hoffe, ihn den 3. oder den 6. August zu schicken. Den 10. besuche ich Sie, und da, hoffe ich, wollen wir bald zum Schluss kommen. Bis dahin wird sich auch wohl das politische Unheil mehr aufgeklärt haben. Thüringen und Sachsen hat, so scheint es, Frist, sich zu besinnen, und das ist schon viel Glück. Kants Aufsatz über die vornehme Art zu philosophieren hat mir viel Freude gemacht. Auch durch diese Schrift wird die Scheidung dessen, was nicht zusammengehört, immer lebhafter befördert. Die Autodafé der Stolberge und die Epigramme der Bargesen sollen Ihnen übel bekommen. Sie haben ja so nur einen Kredit, weil man sie toleriert hat, und es wird keine große Mühe kosten, sie in den Kreis zu bannen, wohin sie gehören. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche Ihrer Frau bei der Veränderung gute Gesundheit und dem Kleinen bei seiner neuen Nahrung gedeihen. Ich werde indessen so fleißig als möglich sein, um einige Zeit in Ruhe bei Ihnen bleiben und mich über manche neue Unternehmung mit Ihnen unterhalten zu können. Weimar, den 26. Juli 1796. G.